السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen, Heil, Barmherzigkeit und dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir machen inshallah ta'ala weiter im ersten Band von Sunan Abi Dawud, Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, eine der berühmten sechs Sammlungen. Und wir sind auf der Seite 322 stehen geblieben. Unter dem Unterkapitel, also immer noch As-Salah, das Gebet, aber unter Kapitel 88 beim Hadith 648. Da heißt es im 88. Kapitel: mit Schuhen beten. Als würde der Autor, rahimahullah ta'ala, die Frage stellen, ob man in Schuhen beten darf oder nicht. Und die eine der Angelegenheiten, die dahinter steckt, ist natürlich die Sache, dass man ja Schuhe anzieht, um sich zu schützen vor, nicht nur vor Sachen, die einen verletzen können, aber auch vor Schmutz und Unreinheiten und Najasat. Deswegen stellt sich die Frage grundsätzlich, darf man in Schuhen beten oder darf man nicht in Schuhen beten? Wir dürfen nicht vergessen, dass die Moscheen damals nicht mit Teppichen ausgestattet waren, wie viele der heutigen Moscheen, sondern sie bestanden eher aus Kieselstein oder Sand, sodass es eher angebracht war, wenn man Schuhe anhatte. Das ist also die Ausgangslage. Deswegen diese Fragestellung. Im 648. Kapitel sagt, überliefert uns Abdullah ibn Sa'ib, radiallahu ta'ala anhu, er sagte: am Tag der Befreiung von Mekka habe ich gesehen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Schuhe links neben sich legte. Aus diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam sehen wir oder entnehmen wir, dass es umgekehrt legitim ist, dass man nicht in Schuhen betet. Und das ist auch die Ausgangslage. Das ist auch die Ausgangslage. Aber wir können auch daraus entnehmen, wenn jemand Schuhe anhat und beten will und seine Schuhe auszieht, weil es für ihn angenehmer ist, so zu beten, spricht auch nichts dagegen. Hat er nicht etwas Falsches gemacht, hat er Sünde begangen oder ähnliches. Und schauen wir uns die zweite Überlieferung an, die danach 649. Der gleiche Abdullah ibn Sa'ib radiallahu anhu sagte: der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam leitete uns eines Tages in Mekka im Morgengebet. Dabei begann er die Sura Al-Mu'minun zu lesen. Als er die Stelle mit Moses und Aaron erwähnte oder Moses und Jesus, der Überlieferer ibn Abbad ist sich nicht sicher oder es gibt mehrere Versionen, begann der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu husten, brach die Lesung ab und begab sich in die Verbeugung. Abdullah ibn Sa'ib radiallahu anhu war bei alledem anwesend. Diese Überlieferung über Abdullah ibn Sa'ib radiallahu ta'ala anhu, aus ihr ergibt sich für mich nicht den Zusammenhang mit dem Kapitel. Ne? Der Kapitel, da geht es um, ob man in Schuhen betet oder nicht. Fallahu a'lam, ob das, im ursprünglichen Buch eine, vielleicht mal eine Überunterschrift gehabt hatte, die weggefallen ist, oder ob sich Abu Dawud etwas anderes dabei gedacht hat. Allahu a'lam. Weil diese Sache bleibt offen. Manchmal ist es auch so, dass Hadithe in ein anderes Kapitel reinrutschen, die da weniger zu tun haben. Weil diese Hadith passt wohl besser in das Kapitel über die Art und Weise des Betens oder welche Suren man liest im Salah und ähnliches. Wie dem auch sei, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam Surat al-Mu'minun, Surat al-Mu'minun, Surat 23, und er sagte, die Stelle mit Moses und Aaron, das ist offensichtlich die Stelle 45. Ja, die Ayah 45, in dem Mushaf, der in Medina gedruckt wird. Dort heißt es, ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Hiernach sandten wir Moses und Aaron und seinen Bruder Aaron mit unseren Zeichen und deutlichen Macht und so weiter zu Pharaon und seinen Leuten. Das ist die Stelle von Moses und Aaron. Und er sagte, oder die Stelle mit Moses und Jesus, alayhi salatu wassalam, weil da, wenn du ein bisschen weiter schaust, Vers 49, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً. Das heißt, sinngemäß übersetzt, wir haben sehr wohl Moses das Buch gegeben, auf das sie recht geleitet sein mögen, und wir machten den Sohn Marias und seine Mutter zu einem Zeichen. Ja. Also offensichtlich las der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Sura. Was wir auch entnehmen können, deswegen sage ich, passt es besser in die in das Kapitel, was man im Salah liest. Weil vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, als wir geredet haben über welche Sure man beim Fajr liest, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, da haben wir gesagt, dass man ungefähr, yani wenn man sagt ungefähr, das heißt das, was meistens so der Fall ist, dass man beim Dhuhr, Asr und Isha in etwa gleich lang liest, aus dem mittleren Teil des Mufassal, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, das ist wie zum Beispiel Surat al-A'la, Surat al-Ghashiyah, Surat al-Layl und so weiter. Ja? Und beim Maghrib-Gebet kürzer, was nicht bedeutet, dass man auch länger lesen darf, ist nicht, aber allgemein kürzer. Und beim Fajr-Gebet las der Prophet sallallahu alaihi wasallam zwischen 60 bis 100 Versen. Okay, so, wenn du jetzt anschaust, hier hat er sallallahu alaihi wasallam Surat al-Mu'minun gelesen. Surat al-Mu'minun, wenn du anfängst zu lesen, von Seite 342 im Koran, das sind 1, 2, 3, 3,5 Seiten ungefähr. Ungefähr 3,5 Seiten. Und da kam er bis zur Stelle von, wie ich gerade gesagt habe, entweder so 45 oder 50. In diese Richtung. Ja. Und das spricht dafür, dass das, wenn wir sagen zwischen 60 und 70 Versen, könnte sein, dass es die erste Raka gewesen war und er dann Rukur gemacht hat. Aber da der Hadith nicht weiter spricht, als erstes würde ich eher denken daran, dass es die zweite Raka gewesen ist. Und kommt auch hin, weil wenn er in der ersten Verses zum Beispiel zwei Seiten gelesen hat, ja, und in der oder zweieinhalb Seiten gelesen hat und dann in der zweiten Raka wollte er nochmal ungefähr, dann käme er über die 60 vor. Er hätte ja nur noch die Seite zu Ende lesen müssen, dann wäre er schon bei 59 Versen gewesen und noch eine Eier, dann wäre er schon bei 60 Versen gewesen, dann hätte er schon diese Pensum gehabt. Ja. 60 Ayat bis 70 bis 100 können auch schon erreicht werden durch drei Seiten. Also es kommt immer auf die Anzahl der Ayat an pro Seite, weil ihr wisst ja, die Ayat sind unterschiedlich lang. Ja. Aber wenn du zum Beispiel Surat, kannst du ja mal aufschlagen, wenn du Surat al-Naba, Surat Amma Yatasaalun liest, die Sura hat 40 Verse. Nur Surat al-Naba, Surat 78, Amma Yatasaalun, al-Nabi al-Azim, 40. Und Surat al-Nazi'at danach hat 46. Die ist kürzer, hat aber mehr Verse. Also hast du insgesamt 86 Verse. Also bist du auch zwischen 76, also ist auch schon Sunnah. Hast du Sunnah schon erfüllt, wenn du diese zwei. Ja. Deswegen sage ich so, wenn du die Sunnah umsetzen willst, da musst du so, jetzt nicht auf die Goldwaage legen, aber so um die drei Seiten, so zweieinhalb, drei, dreieinhalb, vier, sowas in der Richtung lesen. Dann bist du, auch wenn du guckst, der Prophet Sallallahu hat beim Fajr-Gebet freitags, beim Fajr-Gebet freitags. Was hat er da gelesen? Sajda. Genau. As-Sajda. Wenn du Sajda anschaust, As-Sajda besteht aus drei Seiten. Und die Sajda selbst, ganze drei Seiten, hat nur 30 Verse. Okay? 30 Seiten. Und die andere Sura ist die Al-Insan. Und Al-Insan selbst hat ungefähr zwei Seiten. Bisschen knapp, bisschen weniger als zwei Seiten. Und sie hat aber 31 Verse. Also kommst du auch auf 61 Verse insgesamt. Ja. Aber das sind dann schon fast fünf Seiten. Deswegen, wie gesagt, deswegen heißt es auch im Hadith des Propheten, dass sie angefangen haben zu beten, das falsche Gebet, wenn es noch dunkel war, sodass man die Leute nicht erkennen konnte. Aber wenn er dann das Gebet beendet hat, sallallahu alaihi wasallam, konnte man schon seinen Nachbarn erkennen, wer das ist. Vor allem diese Hadithe sprechen dafür, dass er sallallahu alaihi wasallam in der Regel so gelesen hat. Und auch diese Hadithen, die wir haben, passt hier wunderbar dazu. Und natürlich auch, es ist kein Vergehen, dass man etwas vorhatte zu machen, aber etwas dazwischen kommt. Wie zum Beispiel hier, konnte er die Lesung nicht zu Ende machen, dass man eben seine Lesung abbricht und einfach in die Verbeugung übergeht. Und ähnliches auch, wenn man zum Beispiel als Imam betet und man kommt nicht weiter, man vergisst einen Vers. Das Schicksal ist so, dass hinter einem auch keiner einem weiterhilft. Dann auch entweder kann man auch stoppen und dann woanders weiterlesen. Geht auch. Ja. Oder man geht eben in die Verbeugung und bricht die Lesung dadurch ab. Weil normalerweise beim Koranlesen, wenn du aufhörst zu lesen, sollst du aufhören bei einer Stelle, wodurch die Bedeutung vollkommen ist. Okay, das heißt, du sollst nicht mitten in einem Vers stoppen oder an einem Vers stoppen, wo die Bedeutung nicht zu Ende ist. Ja. Also wenn einer zum Beispiel sagen würde, angenommen, er würde lesen irgendeine Sura, wo am Anfang Allah subhanahu wa ta'ala schwört, was-safati safa, bei den sich Reihenden, in Reihe Reihenden. Ja. Ein Schwur wird normalerweise nicht einfach so geäußert. So ein Schwur, durch einen Schwur möchtest du irgendwas bekräftigen, möchtest irgendwas betonen. Ja. Und deswegen fragt man sich dann ja, was ist der Sinn des Schwures? Und den erwartet man. Und deswegen macht es keinen Sinn, da einfach dann stehen zu bleiben. Aber die Not ist eben eine Ausnahme, das ist, was hier ausgesagt wird. Dann schauen wir uns den 650. Hadith an. Dabei geht es sehr wohl um die Thematik, die uns interessiert. Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu sagte, hier steht wenn, aber es muss heißen als. Okay? Weil das ist eine Situation, die passiert ist und nicht immer wieder. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam seine Freunde im Gebet leitete, zog er seine Schuhe aus und stellte sie auf seine linke Seite. Als die Leute dies sahen, zogen auch sie ihre Schuhe aus. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sein Gebet beendet hatte, sagte er, was hat euch dazu bewegt, eure Schuhe auszuziehen? Sie sagten, wir haben gesehen, dass du deine Schuhe ausgezogen hast und so haben auch wir unsere ausgezogen. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, Gabriel sallallahu alaihi wasallam kam zu mir und teilte mir mit, dass an meinen Schuhen Schmutz war. Und er sagte, wenn jemand von euch in die Moschee kommt und sich an seinen Schuhen Schmutz befindet, soll er ihn abreiben und dann mit den Schuhen beten. In dieser Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam betete der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ein Gebet, während er seine Schuhe anhatte. Also entnehmen wir daraus die Legitimität, in Schuhen zu beten. Also ist überhaupt gar kein Problem. Nur was machte er? Er zog sie aus. Und hier legte er sie auf die linke Seite. Und natürlich, die Schuhe, liebe Geschwister, je nachdem, welche Möglichkeiten man hat, aber als Imam betest du ja, es ist allein in einer Reihe. Deswegen kannst du sehr einfach von dir, neben dir links die Schuhe platzieren. Ansonsten musst du natürlich aufpassen, dass du nicht deinen Nachbarn störst. Die Leute haben dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nachgemacht. Und das ist natürlich eine, auch wenn es in diesem Fall eine, soll man sagen, sie hätten ihm nicht nachmachen müssen, aber so waren die Sahaba, radiallahu anhu, dass sie sich daran gewöhnt haben, gerade bei den Ibadat, denn es könnte ja sein, dass dem Propheten etwas eingegeben wird und dass er deswegen etwas macht und deswegen machen sie ihm nach. Sie wissen ja in diesem Moment nicht, ob das jetzt etwas mit dem Gottesdienst zu tun hat oder nicht. Und so ist der Gläubige. Der Gläubige, das Erste, was er macht, er ahmt den Propheten sallallahu alaihi wasallam ohne Wenn und Aber nach. Dann ist er immer, auf dem geraden Weg. Und auch hier sehen wir, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie nicht dafür getadelt, dass sie ihm nachgemacht haben. Und er hat auch nicht ihnen gesagt, ihr habt in eurem Gebet euch unnötig bewegt oder euer Gebet ist sogar ungültig geworden oder ähnliches. Ja, das heißt, in der Nachahmung des Propheten sallallahu alaihi wasallam befindet sich nur Gutes. Und auf jeden Fall, der Prophet hat ja begründet, warum er das gemacht hat. Und also tatsächlich kam eine Offenbarung während des Gebetes zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, und das weist darauf hin, dass die Offenbarung, Al-Wahi, wenn sie zum Propheten kommt, والسلام, dass sie unterschiedlich kommt. Und wie er auch gesagt hat, والسلام, manchmal kommt sie zu mir wie ein Glockenläuten. Und das ist die anstrengendste Form für mich, sagt er. Aisha beschreibt ihn, sie sagt, manchmal kommt die Offenbarung zu ihm in einer kalten Nacht und dennoch tropft Schweiß von seiner Stirn herunter. Diese Art Offenbarung ist eine Form und die ist die anstrengendste. Aber es gibt auch andere Formen der Offenbarung, wie zum Beispiel, dass Jibril zum Propheten kommt und etwas mitteilt. Diese Art der Offenbarung ist einfacher für ihn, والسلام, und die Leute kriegen das nicht einmal mit. Weil bei der anderen Form ist er, sallallahu alaihi wasallam, in einem Zustand wie ein Schlafender. Und wenn er wieder zu sich kommt, hat er diesen Wahi bei sich gespeichert, Informationen bekommen, die Worte Allahs, als auch die Bedeutungen bekommen, auf eine geheime und schnelle und für uns unsichtbare Art und Weise. Das ist der sogenannte Wahi. Dieser Hadith ist ein wichtiges Argument für diejenigen Ulama, die besagen, dass die Bedingungen des Gebetes unterschiedlich von unterschiedlicher Art sind. Normalerweise, einen Schritt zurück jetzt, normalerweise eine Gebetsbedingung ist deswegen eine Gebetsbedingung, weil wenn du sie nicht erfüllst, dein Gebet ungültig ist. Wie zum Beispiel Wudu, wie zum Beispiel die Gebetsrichtung, ja? Wie zum Beispiel das Verdecken der Aura, wie zum Beispiel das Eintreffen der Gebetszeit. Okay? Und dazu gehört auch die Reinheit des Körpers und des Gebetsplatzes und der Kleidung. Das sind alles Gebetsbedingungen. Wenn eine Gebetsbedingung, also Bedingung heißt ja per se schon, wenn sie nicht erfüllt ist, dann ergibt sich daraus, dass das, was du machen wolltest, ungültig ist. Okay? Aber diese Überlieferung hier zeigt uns, dass die Gebetsbedingungen nicht alle von gleicher Art sind. Das bedeutet, es gibt Gebetsbedingungen, die, wenn sie nicht eingetroffen sind oder wenn nicht erfüllt sind, dann gilt auf jeden Fall ungültig. Wie zum Beispiel jemand, der vor der Zeit betet. Jemand, der vor der Zeit betet. Es gibt kein denkbares, vorstellbares Ereignis, wo jemand vor der gesetzlichen Zeit betet und sein Gebet gültig ist. Das gibt es nicht. Stell dir vor, einer betet Fajr zur Isha-Zeit schon. Ja? Einer betet Dhuhr vormittags. Einer betet Asr vormittags. Ich sage extra nicht zur Dhuhr-Zeit, weil auf der Reise ist ja eine andere gesetzliche Gebetszeit. Okay? Nachher kann es sein, man verpasst sein Gebet und man betet sein Gebet nach. So etwas kann passieren. Ja? Aber dass man vor der gesetzlichen Zeit betet, ist unvorstellbar, dass es dann gültig ist. Selbst wenn er sagt, ich habe es aus Versehen gemacht. Selbst wenn er sagt, ich habe es vergessen. Hat das Gebet nicht verrichtet. Dein Gebet ist einfach ein freiwilliges Gebet und das war's. Aber bei diesem Fall ist es anders. Denn die Gebetsbedingung der Reinheit der Kleidung war in diesem Fall nicht erfüllt. Die war nicht erfüllt. Und dennoch war das Gebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam gültig. Und dieser Hadith weist darauf hin, dass wenn man nicht gewusst hat, dass Unreinheit am Körper ist oder an der Kleidung ist oder am Gebetsplatz ist, dass das Gebet trotzdem gültig ist bis zu dem Zeitpunkt, zu dem man dies erfährt. Sobald man davon erfährt, muss man sich dessen entledigen. Und das bedeutet, wir teilen die Gebetsbedingungen in zwei Kategorien ein. Wir sagen, es gibt Gebetsbedingungen, die man aktiv erfüllen muss, wie zum Beispiel Wudu, das musst du machen. Ja, das musst du machen. Die Qibla-Richtung musst du anpeilen. Aber es gibt auch Gebetsbedingungen, bei denen du etwas nicht aktiv machen musst, sondern du musst es passiv vermeiden, sag ich mal. Du musst die Sache vermeiden. Du musst darauf achten, dass du nicht schmutzig wirst. Ja? Und das ist hier genau der Unterschied. Und deswegen, wenn man wie in dem Fall des Propheten sallallahu alaihi wasallam, können wir sagen, weil jemand könnte sagen, warum beim Wudu sagen wir, das Gebet ist ungültig, wenn er vergessen hat, Wudu zu machen, sagen wir, weil das Wudu oder der Ibadah Wudu ist eine Gebetsbedingung, die du aktiv erfüllen musst. Der Gesetzgeber sagt dir, mach Wudu. Wenn du es nicht gemacht hast, hast du die Bedingung nicht erfüllt. Aber wenn der Gesetzgeber dir sagen würde, vermeide die Najasa und du weißt nicht, dass Najasa da ist, wie in diesem Fall, dann wäre das sozusagen eine Anordnung, die du nicht erfüllen kannst. Okay? Weil du weißt ja nicht, dass die Najasa da ist. Und deswegen das zu vermeiden von vornherein ist nicht das Gleiche, wie man dir sagt, erfülle es aktiv. Das ist der Unterschied in diesem Fall. Und dann sagt der Prophet, wenn jemand von euch in die Moschee kommt und sich an seinen Schuhen Schmutz befindet, soll er ihn abreiben und dann mit den Schuhen beten. Das zeigt, dass der Prophet, er hat es doch selbst nicht gemacht, oder? Warum hat er dann nicht auch das gemacht? Er hat doch an seinen Schuhen Schmutz. Warum hat er nicht einfach den Schuh abgerieben und dann... Antwort, weil er schon im Gebet war. Und dieser Hadith ist ein Argument dafür, dass man während des Gebetes sich nicht unnötig bewegen darf. Und die Schuhe im Stehen auszuziehen, muss ich vorstellen, sie hatten dort an wie Sandalen. Okay? Die Schuhe im Gebet auszuziehen, ist einfacher und mit weniger Bewegungen verknüpft, als jetzt die Bewegung zu machen, etwas abzureiben, vor allem, wo willst du denn hinreiben? Also du bist ja an deinem Gebetsplatz. Willst du ja nicht an deinen Nachbarn abreiben oder an deinen Schuhen oder wo auch immer. Ja? Das heißt also in diesem Fall, wenn du die Qibla einhalten willst und auch dich nicht bewegen willst vom Qiyam, weil Qiyam ist ein Rücken im Salah, Das heißt, wenn du auch deinen Fuß nur hebst und die Schuhe ausziehst und den Schuh nach links platzierst oder nach vorne schmeißt oder wie auch immer, ist eine kleinere Bewegung als etwas abzureiben. Wallahu a'lam. Deswegen, der Unterschied ist, ob man sich schon im Gebet befindet oder nicht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam befand sich hier schon im Gebet, aber er sagte am Ende, wenn jemand von euch in die Moschee kommt und sich an seinen Schuhen Schmutz befindet, das heißt, er merkt es schon, bevor er beten will, soll ihn abreiben und dann mit Schuhen den Schuhen beten. Diese Anordnung ist keine verpflichtende Anordnung. Diese Anordnung ist keine verpflichtende Anordnung, sondern dann mit den Schuhen beten, das heißt, dann darf er mit den Schuhen beten. Weil du kannst umgekehrt sagen, wenn sich jemand in die Moschee begibt und an seinen Schuhen Schmutz befindet, darf er nicht beten mit diesen Schuhen. Ist ja richtig, der Satz, richtig? Wenn er aber den Schmutz entfernt hat, wenn man jetzt sagt, dann bete im Arabischen, ja, dann ist es eigentlich besser zu übersetzen, zu sagen, dann darfst du beten. Okay? Dann darfst du beten. Weil das auch so ist, das auch gemeint. Das könnte man, wie heißt das hier, als Anmerkung machen. Der allgemein, auch wenn es jetzt nicht direkt zu dem Thema passt, aber wenn ein Verbot da war und man dann jemandem sagt, jetzt mach es, dann bedeutet es nicht, muss es machen, sondern jetzt darfst du es machen. Weil vorher war es verboten, aber deswegen geht es dadurch nachher nicht so zur Pflicht. Ja. Wie dem auch sei, deswegen der Mensch, der Muslim, entnimmt aus diesen Überlieferungen, dass er so betet, wie es ihm einfacher fällt. Wenn er seine Schuhe anhat, soll er in seinen Schuhen beten. Das ist kein Problem. Wenn er sie aber auszieht, fällt er einfach sie aus. Aber es macht keinen Sinn, die Schuhe extra anzuziehen, um zu beten. Warum? Ja. Und natürlich darf man nicht verwechseln. Deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, dass die Moscheen damals nicht mit Teppichen ausgelegt waren wie heutzutage. Ja. Heutzutage wird es eher als ein Vergehen gelten, wenn du mit Schuhen in die Moschee kommst. Warum? Ja, weil du verunreinigst die Moschee dadurch und das kann nicht Sinn und Zweck sein. Weil das, die Schuhe an sich anzuziehen oder nicht anzuziehen im Salah ist kein Akt des Gottesdienstes. Ist keine Ibadah. Okay? Und deswegen soll man in dem Zustand beten, wie es einem leichter fällt, ohne natürlich dabei sein Gebet der Gefahr auszusetzen, dass es ungültig ist. In der nächsten Überlieferung sagt Bakr ibn Abdullah, berichtet über den Propheten sallallahu alaihi wasallam dasselbe, sagte jedoch an beiden Stellen Khabath. Khabath ist auch Schmutz, Unreinheit, Qadar. Und man meint damit natürlich die Unreinheit, die nachweisbar ist, die man sehen kann, die empirisch nachbar ist. Weil empirisch also mit unseren Sinnesorganen, die man sehen kann. Aber es gibt Unreinheit, die nicht nachweisbar ist. Wie zum Beispiel, wenn du den Wudu verloren hast, du kein Wudu hast, dann bist du unrein, aber diese Unreinheit ist nicht etwas, was du sehen oder spüren oder riechen kannst. Ausberichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, unterscheidet euch von den Juden, sie beten weder in ihren Schuhen noch in ihren Ledersocken. Aus dieser Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam ergibt sich, dass man in Schuhen beten soll, damit man sich unterscheidet von denjenigen, die dies nicht machen. Und der Prophet alaihi salam hat in mehreren Hadithen den Charakter oder den einzigartigen Charakter eines Muslims aufgebaut. Allah subhanahu wa ta'ala, das Prophet sallallahu alaihi will, dass der Muslim seine eigene Identität hat. Und das ist auch, was viele Leute, geringschätzen. Ja, sie sagen, was soll diese Kleinigkeit? Warum soll ich bestimmte Kleider tragen und bestimmte Kleider nicht tragen? Warum soll ich bestimmte Haarschnitt haben? Kennt ihr den Qaza'? Qaza', wo man einen Teil der Kopfhaare rasiert und den anderen Teil lässt. Ja? Warum soll ich... Das heißt, der Prophet a.s. will, dass der Mensch nicht nur eine innerliche Persönlichkeit hat, die sich zeigt durch die Aqidah, durch seinen Glauben, sondern auch, dass der Mensch äußerlich als Muslim erkennbar ist und sich unterscheidet. Und das ist sehr wichtig. Der Vergleich ist eigentlich ganz einfach mit einem kleinen Kind. Ein kleines Kind, ja, nicht mal nur kleine Kinder, aber auch, sagen wir mal, ein kleines Kind, das bestimmte Sachen, die es gesehen hat, im Fernsehen oder in Büchern, nachahmen möchte, so bestimmte Helden, ja, wie identifiziert sich das Kind damit oder wie versucht es nachher? Versucht die gleichen Kleider zu tragen, also die gleichen Kostüme zu tragen. Und dann hat das Kind das Gefühl, es ist wie diese, ja, bei Erwachsenen das Gleiche. Sie mögen einen bestimmten Fußballer, dann haben sie die gleiche Frisur wie der Fußballer. Oder sie haben das gleiche Trikot wie der Schule. Oder sie haben die gleiche Frisur wie der Sänger. Oder sie haben. Egal was. Der Schauspieler so und so mag gerne ins Fitnessstudio gehen, dann geht er auch ins Fitnessstudio. Der Star so und so mag gerne die Speise essen, dann mag er auch die Speise essen. Das ist die Nachahmung. Die Nachahmung. Und die bildet einen Charakter. Und bei den Sahaba radiallahu ta'ala anhum war es halt menschlich, aber andersherum. Sie haben den Propheten sallallahu alaihi wa sallam so sehr geliebt, dass sie essen mochten, was er mag. Dass sie trinken mochten, was er trinkt. Dass sie kleiden, einkleiden, wie er sich einkleidet, alles andere. Dass sie einfach in allen Dingen nachgemacht haben. Das ist genau das Gleiche. Ja. Und der eine kommt eben, sag ich mal, mit Hasanat davon, der andere, wenn es gut läuft, mit keinem Zayat. Aber ich will nur sagen, diese äußerliche Nachahmung, ob das Kleider sind oder die Bewegung ist oder das Art und Weise, wie man redet, ja, all die Dinge haben Einfluss auf das Herz. Sie haben Einfluss auf das Herz. Und sie bilden deine Identität als Muslim. Und deswegen ist es nicht eine Kleinigkeit, dass man einen Muslim, einen Mann, also auch eine Frau, an seinem Äußeren erkennt. Der Urgroßvater, vor aus diesem Hadith nehmen wir, dass keiner sich davor scheuen soll auch. Keiner soll das Gefühl haben, er will nicht in Schuhen beten. Er findet das unangenehm. Ja? Also, weil man sich nicht daran gewöhnt hat, gewöhn dich daran, es ab und zu machen, gerade wenn du draußen unterwegs bist. Die Gebetszeit trifft ein. Und du hast deine Schuhe an, dann lass sie an und bete damit. Damit du auch dich daran gewöhnst und dass dir nicht seltsam vorkommt. Ledersocken ebenfalls, Al-Khuf. Mit Ledersocken ist man damals auch gelaufen. Man darf auch Wudu darüber machen. Ja. Auch diese Sachen soll man sich allein schon daran gewöhnen, damit man auch die rechtlichen Bestimmungen in diesem Zusammenhang kennt. Der Urgroßvater von Amr ibn Shu'aib sagte, ich habe den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam sowohl barfuß als auch in Schuhen beten sehen. Das bestätigt das, was wir vorhin gesehen haben. 89. Wo soll der Betende seine Schuhe hinstellen, wenn er sie auszieht? Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand betet, soll er seine Schuhe nicht auf die rechte Seite stellen und auch nicht auf die linke Seite, denn da sind auf der rechten Seite von jemand, denn da sind sie auf der rechten Seite von jemand anderem. Es sei denn, links sei niemand. Ansonsten soll man sie vor seine Füße legen. Also, rechts ist jemand, dann bitte nicht nach rechts. Links ist jemand, dann auch nicht nach links. Aber wenn jemand links ist, dann links nach links. Wenn beides nicht möglich ist, dann direkt vor deine Füße. Du sollst sie nicht vor deinem Kopf legen, da wo du dich niederwirfst. Das sollst du nicht, sondern sollst du direkt. So dass wenn du in den Sujud gehst, dann verdeckst du sie mit deinem Körper und überschattest sie. Abu Huraira berichtet, dass der genannte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn jemand von euch im Gebet seine Schuhe auszieht, soll er damit niemanden stören. Man soll sie vor sich hinlegen oder in ihnen beten. 90 auf einem kleinen Teppich beten. Maimuna radiallahu anha, die Tochter von Al-Harith, sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam pflegte zu beten, während ich neben ihm war und meine Tage hatte. Manchmal berührte mich seine Kleidung, wenn er sich niederwarf. Er betete auf einem kleinen Teppich. Wie wir sehen in der Fußnote, der kleine Teppich auf Arabisch Khumra. Und das ist ein kleiner Gebetsteppich. Klein deshalb, weil wenn man normalerweise Gebetsteppich machen die Leute so groß, dass sie drauf stehen und sich niederwerfen, aber wenn der Teppich klein ist, dann geht es einem in erster Linie um das Gesicht und die Hände, vielleicht noch die Knie oder sowas. Ja. Aber es ist auch ein Vorteil, wenn man zum Beispiel irgendwo draußen ist und man möchte einen Gebetsteppich benutzen, hat man hier seine Legitimation, gar kein Problem. Also es ist keine Neuerung, zum Beispiel jetzt einen Teppich zu benutzen beim Gebet. Nein, der Prophet hat es benutzt, alles hat es dann, in mehr als einer Überlieferung. Und manchmal erleichtert es auch das einen. Also wenn man zum Beispiel auf der Wiese betet oder irgendwo, wo viel Ungeziefer rumläuft, dann ist es schon eine Erleichterung, dass man das benutzt. Und dann kann man auch gleichzeitig den Schuh anbelassen, wenn man sowieso nur die Sujada, den Gebetsteppich nur benutzt für die Gesicht, für das Gesicht, für die Niederwaffungsstelle. Ja, aus der Überlieferung entnehmen wir auch, dass die islamische Religion unterscheidet sich von der jüdischen Religion, zumindest damals, dass die Leute ihre Frauen aus dem Haus getrieben haben, wenn sie ihre Menstruation hatten. Bei unserer Religion ist das alles kein Thema. Man darf mit der Frau, die ihre Menstruation hat, gemeinsam essen, man darf sie berühren, man darf im gleichen Bett mit ihr schlafen, der eigenen Frau, man darf beim Beten auch sogar, wenn sie, wie es hier heißt, sie berührt oder die Kleidung berührt, ist gar kein Problem. Auch hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er im Gemach von Aisha war, radiallahu anha, da war es eng und sie, wenn sie sich hinlegte, legte sie sich immer quer zur Qibla und er hat, sallallahu alaihi wasallam, wenn er sich niederwerfen wollte, musste er sie berühren, ihr ein Zeichen geben, wie man jemanden leicht zwickt, damit sie ihre Füße einzieht und damit er sich niederwerfen kann, sallallahu alaihi wasallam. Und dann, wenn er wieder sich zum Gebet aufgestellt hat, in der Nacht, hat sie wieder ihre Füße ausgestreckt, radiallahu ta'ala anha. Und das weist darauf hin, dass auf die richtige Ansicht der Ulama, dass das Berühren der Frau den Wudu nicht ungültig macht, bleibt gültig. Und auch wenn sie ihre Unreinheit hatte, weil das ist ja schon interessant, weil die Najasa, das Blut ist Najis. Das Menstruationsblut ist Najis bei allen Ulama. Aber es geht eben um die direkte Berührung und nicht die indirekte Berührung. Und das ist genauso wie zum Beispiel, du bist in einer Wiese und du sagst, da sind vielleicht Tiere und vielleicht haben da Hunde ihr Unrein getrieben. Ja? Weil wenn du einen Gebetsteppich legst auf den Boden, selbst wenn darunter ein Najasa ist, ist dein Gebet gültig. Ist dein Gebet gültig. Es geht nur darum, wenn du es direkt berührst. Allahu Akbar. Auf einer Matte beten, 91. Anas ibn Malik radiallahu anhu sagte, ein Mann von den Ansar sagte, O Gesandter Allahs, ich bin übergewichtig. Und er war wirklich übergewichtig. Und so kann ich nicht mit dir zusammen beten. Er bereitete dann für ihn, sallallahu alaihi wasallam, Essen zu und lud ihn zu sich nach Hause ein. Der Mann sagte zu ihm, bete, damit ich sehe, wie du betest und es dir dann nachmache. Dann spritzten sie Wasser auf das Ende einer Matte, die sie da hatten. Daraufhin stand er, sallallahu alaihi wasallam, auf und betete 2 Raka'at. Einer von der Familie von Jarud sagte zu Anas bin Malik, hat er das Duha-Gebet verrichtet? Er antwortete, ich habe ihn dieses nur an jenem Tag verrichten sehen. Aus dieser Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam entnehmen wir Gesetzlichkeit, also auf dem Teppich beten kann, also auf einer Matte beten kann. Und auch, dass wenn man krankheitsbedingt nicht am Gemeinschaftsgebet teilnehmen kann, dass man dafür entschuldigt ist, wie in diesem Fall dieser übergewichtige Mensch. Und ihr wisst, Übergewichtigkeit, die hat viele Gründe. Es gibt aber auch manchmal Krankheiten, die dieser Sache zugrunde liegen. Möge Allah uns davor schützen und bewahren. Dieser Sahabi radiallahu anhu hatte diese gewaltige Errungenschaft an diesem Tag, den Propheten sallallahu alaihi wasallam bei sich als Gast zu Hause zu haben und ihn auch zum Essen eingeladen zu haben, und dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam zu Hause bei ihm ein Gebet verrichtet hat. Und dieses Gebet war, wie Anas ibn Malik sagte, das Duha-Gebet, und das weist auf die Gesetzlichkeit des Duha-Gebetes hin. Denn die Sahaba waren sich uneinig darüber, ob dieses Gebet gesetzlich ist oder nicht. Aber dieser Hadith und auch andere sprechen deutliche Sprachen. Das Duha-Gebet ist das Gebet zur Vormittagszeit. Das heißt, irgendwann kurz nach Sonnenaufgang darf man wieder beten, weil beim Sonnenaufgang ist ja verboten zu beten. Aber sobald die Sonne um eine Sperrlänge aufgegangen ist, darf man wieder beten, bis eben kurz vor der Dhuhr-Zeit. Also bis die Sonne wieder, wenn die Sonne ganz oben steht im Himmel, dann ist wieder verboten zu beten. Und in dieser Zeit darf man beten, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam fängt zu der Zeit das Duha-Gebet zu verrichten. Und es ist Sunna, das ein bisschen hinauszuschieben, bis es also nicht, dass man es nicht direkt nach Sonnenaufgang macht, sondern ein bisschen wartet, bis es normalerweise in den heißeren Ländern der Boden langsam heiß wird. Anas bin Malik berichtet, radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Sulaim zu besuchen pflegte. Manchmal traf dann dort die Gebetszeit ein, so betete er auf einem von unseren Teppichen, den wir mit Wasser abwuschen. Also offensichtlich haben sie ihn gereinigt für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und es trat dort in die Gebetszeit ein, das heißt offensichtlich eines der Fardgebete. Man hat es dann dort verrichtet, wo er gerade war, alaihi salatu wasalam, weil er offensichtlich nicht gerade in der Nähe der Moschee war. Al-Mughira bin Shu'bah radiallahu ta'ala anhu sagte, aber aus dem Hadith vorhin von Sulaim entnehmen wir auch, dass ein Mensch, der in einer Gesellschaft ein hohes Ansehen genießt, natürlich in diesem Fall der Prophet sallallahu alaihi wasallam, kann durch sehr einfache Dinge Menschen glücklich machen. Und zwar durch das Besuchen. Indem er Leute besucht, indem er Leute anspricht, indem er Leute die Hand schüttelt, indem er mit Leuten Zeit verbringt. Für all diese Sachen, wenn du Anerkennung genießt unter Leuten und sie dich gerne einladen, du weißt von ihnen, sie wünschen sich, dass du sie zu Hause auch mal besuchst, dann kannst du diese Sache nachkommen, denn eines der Wohltaten gehört es, einen Glaubensbruder oder eine Glaubensschwester glücklich zu machen. Und wir erwarten von Allah subhanahu wa ta'ala, dass wenn du einen Gläubigen glücklich machst, dass Allah dich am Tag der Auferstehung ebenfalls glücklich macht. 659 Al-Mughira ibn Shu'bah berichtet, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte auf Teppichen und gegerbten Fellen zu beten. Unabhängig von der Authentizität der Überlieferung, gegerbte Felle, wir wissen, dass wenn man das Fell eines Tieres gerbt, das heißt also zu Leder verarbeitet, besser gesagt austrocknet nach bestimmten Methoden, wenn dieses Tier ein Tier ist, das man normalerweise, islamisch geschlachtet, essen darf, wenn das solch ein Tier ist, dann ist dieses Fell auch tahir, rein. Ja. Aber ansonsten Tiere, die man sowieso nicht essen darf, wie zum Beispiel Tiger oder Schlangen oder Geparde oder was ist, Löwen oder was auch immer, für solche Tiere darf man sowieso nicht essen. Das heißt auch das Leder, auch ihre gegerbten Felle oder Häute, die darf man nicht benutzen, darf nicht auf ihnen nicht mal reiten, also nicht als Sattel verwenden, weil sie Najis sind. Wallahu a'lam. طيب. Ja, nehmen wir noch eine Überlieferung, Schadda. Das Kapitel 92 besteht aus einer Überlieferung. Sich auf die eigene Kleidung niederwerfen. Hier geht es darum, dass manchmal betet man an einer Stelle und die Stelle ist entweder zum Beispiel die Stelle ist heiß. Einfach zu unangenehm. Das weiß man, wenn man in heißen Ländern aufgewachsen ist. Oder die zweite Sache ist, dass man es schmutzig ist und man nicht unbedingt sein Gesicht mittendrin legen will. Das ist die Frage, ob es dann besser ist, dass man seine Kleidung dahin legt. Aber in erster Linie geht es um Hitze. Dann ist ja die Frage, wenn du das machen willst, diese Bewegung, die du machst, ist sie eine unnötige Bewegung oder ist sie eine akzeptable Bewegung während des Gebetes? Weil man normalerweise im Gebet gilt die Regel Uskunu fis Salah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, verhaltet euch im Gebet ruhig. Das ist eine Grundlage. Deswegen heißt es grundsätzlich, du darfst im Salah keine Bewegung machen, ohne dass es dafür eine Erlaubnis gibt. Anas bin Malik radiallahu anhu sagte, ich betete mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam bei starker Hitze. Wenn einer von uns seine Stirn nicht auf den Boden legen konnte, breitete er sein Kleid aus und warf sich darauf nieder. Dieser Überlieferung entnehmen wir die Legitimität, dass man einen Teil seines Kleides, Stoffes nimmt, vielleicht einen Turban, nimmt, um sich dann darauf niederzuwerfen und dass diese Art von Bewegung legitim ist und die Gültigkeit des Gebetes nicht beeinträchtigt. Und der Beweis dafür ist in diesem Fall der sogenannte Iqrar, die sogenannte Billigung. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das mitbekommen und nicht dazu gesagt. Weil er sagte ja nur, ich betete mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Und er hat nicht gesagt, dass der Prophet es gemacht hat, sallallahu. Aber hier sehen wir, dass die Sahaba, die haben das schon so verstanden. Die haben verstanden, dass es geht hier nicht darum, dass einer sagt, ich habe es gemacht. Sondern es geht hier darum, dass er sagt, ich habe es gemacht in Anwesenheit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Okay? Er beruht sich hier nicht auf die Handlung des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sondern er beruft sich hier auf die Billigung. Das heißt, das stillschweigende Hinnehmen dieser Handlung. Aber es kann nicht sein, dass der Prophet über diese Sünde schweigt und nie darauf hinweist. Also entnehmen wir, und das ist das Interessante an diesem Hadith, entnehmen wir, dass Bewegungen, also leichte Bewegungen, die im Sinne des Gebetes sind, in Ordnung sind. Leichte Bewegungen, die im Sinne des Gebets sind, in Ordnung sind. Und das ist eine davon. Eine andere kennen wir auch, wenn man zum Beispiel in der Gebetsreihe ist und der rechts von dir ist eine Lücke. Dann bewegst du dich auch, dass die Lücke geschlossen wird. Nur in welche Richtung bewegt man sich? Ausgangslage ist der Imam. Also das ist die Orientierung ist der Imam. Das heißt, wenn der Imam hier betet und hinten dran bildet sich eine Reihe rechts von ihm oder links von ihm, dann rückt man sich in die Mitte. Das heißt, die rechts sind, rücken nach links und die links sind, rücken nach rechts, bis sie sich in der Mitte treffen. Ja. Weil manche Leute beginnen ihre Reihen immer rechts zum Beispiel. Oder hier zum Beispiel in so einer Moschee hier tendenziell ist eher so, dass die Leute die Reihe links beginnen. Also wenn hier die Reihe voll ist, dann sieht man oft, gibt es eine Tendenz hier, wenn von euch gesehen, links. Aber das richtigerweise ist hinter dem Imam. Eine Ausnahme natürlich, wenn man beim Gebetseingang ist. Da sollte jeder Mensch ein bisschen mitdenken und nicht unbedingt den Platz besetzen, wo jemand rein und rausgeht aus der Moschee. Deswegen in manchen Moscheen ist es sehr gut, gerade wenn sie Platz haben, dass sie am Rand der Moschee wie einen Gang machen, sodass die Leute dort laufen können. Ja, wenn man viel Platz hat und sich das leisten kann, diesen Platz zu benutzen, dass dort nicht gebetet wird, dann ist das sehr angenehm, gerade und das ist aber nur in größeren Moscheen interessant, damit die Leute dann während der Gebete, nach dem Gebet in Ruhe die Moschee verlassen können, ohne die Betenden dabei zu stören. Auch eine Gebetsbewegung im Sinne des Gebetes war die Bewegung des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, als er die Schuhe ausgezogen hat. Oder als er sallallahu alaihi wa sallam, oder wenn vor einem eine Lücke frei wird und die Leute die Lücke nicht schließen, ja, weil sie nicht schließen können, weil zum Beispiel am Rand rechts eine Lücke frei ist, dann wie sollen sie schließen? Muss irgendjemand kommen. Für all dies, oder zum Beispiel, wenn der Imam das Gebet verlässt, der Imam mitten im Gebet, verlässt er das Gebet aus bestimmten Gründen und jemand jetzt aus der vordersten Reihe das Gebet weiterführt. Oder umgekehrt, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam in die Moschee kam, in der ersten Raka'a und Abu Bakr radiallahu anhu am Vorbeten war und Abu Bakr sich dann in die vorderste Reihe eingereiht hat. Ist nach hinten gegangen, hat sich eingereiht. Auch diese Bewegung ist alles im Sinne des Gebetes. Ja, weil ihr seht, wenn man die Regeln nur so erwähnt, man sagt Bewegung im Sinne des Gebetes in Ordnung, dann ist das, kann man das so hinnehmen. Aber wenn man viele Überlieferungen sieht, hier und da und links und rechts, sieht man, dass diese Regel stimmt. Man erlangt dadurch Gewissheit. Ja. Und so arbeiten die Gelehrten. Ja. Sie schauen sich nicht nur einen Hadith an, sondern sie schauen, dass es zahlreiche Überlieferungen dazu gibt. An der Stelle machen wir Stopp. Machen wir gerade weiter beim nächsten Mal mit der 93. Kapitel. 661. Hadith auf der 327. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallam, mubarak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, tasliman kathira. طيب. Wenn es von eurer Seite Fragen gibt, dann können wir sie jetzt gleich entgegennehmen. طيب. Jemand fragt, was ist das Urteil über das Befolgen einer der vier Madhahib, also einer der vier Rechtsschulen, dass man also strikt einer Rechtsschule folgt. Wie gesagt, manche Leute kritisieren das. Und so weiter und so fort. Fahir kommt immer auf den Menschen an. Also der müssen realistisch sein. Der 0815 Muslim, wie du und ich, was sollen wir denn sonst machen, außer dass wir den Imam fragen? Fragen unseren Gelehrten, fragen den Imam. Und wir fragen den, der gerade da ist. Ja, also wenn ich in einem Land lebe, wo die meisten Leute einer bestimmten Rechtsschule folgen, dann automatisch natürlich, wenn ich den Imam frage, gibt er mir eine Antwort gemäß dieser Schule, die er genannt hat. Und wenn ich aber in einem Land lebe, wo die Gelehrten unterschiedlich sind, nicht alle von der gleichen Schule sind, dann natürlich fallen die Antworten aus, je nachdem, wen ich gerade frage. Der einfache Muslim, mit einfachem Muslim meine ich jetzt denjenigen, der nicht, sage ich mal, Professor ist jetzt in irgendeinem bestimmten Wissenschaft der Religion. Ja, er kennt sich im Fiqh so gut aus, dass er den einfachen Imam und Lehrer und Gelehrten übersteigt an Wissen. Ja? Das ist ja eine Ausnahme. Wir reden jetzt von du und ich. Ja? Du und ich, wenn wir eine Frage haben, was sollen wir machen? Wir fragen einen Gelehrten, den wir vertrauen, der gerade in unserem Umfeld ist. Okay? Und wenn jemand sagt, ich folge einem bestimmten Buch oder einer bestimmten Rechtsschule, dann macht er genau das Gleiche. Er macht genau das Gleiche. Ja? Statt dass er immer den Imam fragt, sagt er, ich frage immer ein bestimmtes Buch. Also solange er das Buch versteht und das seine Zwecke erfüllt, ist nichts dran zu... Und im Laufe der Zeit haben sich ja die Rechtsschulen tatsächlich entwickelt. Und damit meine ich, dass sie nicht nur aufgeschrieben worden sind, sondern geordnet sind und auch durchforstet sind und korrigiert worden sind und so weiter und so fort. Und das ist jetzt seit über 1200 Jahren, musst du dir mal vorstellen. Ja. Über 1200 Jahren, kannst du sagen, hat sich diese Sache entwickelt. Und deswegen, du hast immer, sage ich mal, Leute, die die einem das Übel nehmen, aber die Frage ist, was ist die Alternative? Was ist die Alternative? Wenn einer sagt, ich folge nicht einer bestimmten Rechtsschule, dann sagt er ja, du sollst einfach den Imam deiner Moschee befolgen. Und er kann auch machen. Aber der Imam der Moschee hat so viel Wissen wie Abu Hanifa, wie Imam Malik, wie Imam Shafi, wie Imam Ahmed. Stimmt nicht. Er sagt, nein, du sollst einem Großgelehrten unserer Zeit folgen. Taib, dieser Großgelehrte, hat er so viel Wissen wie die Imame von damals? Wenn du sagst ja, wo ist dann der Unterschied? Dann ist er auch gehobst wie gesprungen. Wenn du sagst, er hat mehr Wissen, ich glaube, das wird der Imam selbst nicht sagen. Dieser Gelehrte wird das selbst nicht sagen. Weil alles, was wir lernen, ist geerbt. Also es wird aus der heutigen Zeit keiner kommen, der die Religion neu erfindet. Sondern 99,99999% der Dinge, die du in deiner Religion lernst, die hast du von deinem Lehrer gelernt. Die hast du nachgelesen, von deinem Buch gelernt. Also du hast nicht zum ersten Mal. Ja. Deswegen, hier haben wir zwei Extreme, sage ich mal. Das eine Extrem, der sagt, du musst einem bestimmten Gelehrten immer folgen. Das kann natürlich nicht sein, weil es gibt ja keine Hadithe, die sagen, in 200 Jahren gibt es einen Imam so und so und dem musst du dann folgen oder sowas. Das gibt es ja nicht. Abu Hanifa ist 150 gestorben, rahimahullah. Da waren die alle Sahaba schon längst verstorben. Und deswegen gibt es keine Überlieferung geben, die sagt, du musst an eine Rechtsschule dich Tag und Nacht festhalten. Aber was es gibt ist, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Das heißt, fragt die Leute des Koran. Ahl al-Dhikr sind die Ahl al-Quran. Ja? Das heißt, die Gelehrten. Und die Rechtsschulen, die haben Gelehrte. Heutzutage gibt es auch Gelehrte. Zweifellos. Ja? Du hast eine Extrem, Und du hast andere Extrem, das besagt, du darfst keiner Rechtsschule folgen. Und die Wahrheit, liebe Geschwister, ist, dass die großen Gelehrten auch in der heutigen Zeit, jeder Mensch, wenn er geordnet sein Wissen lernen will, im Fiqh besonders, muss er sich orientieren an einer klaren Struktur. Und das findet er nur in den Rechtsschulen. Er findet das außerhalb gar nicht. Er findet das nicht außerhalb. Und wenn er was außerhalb findet, in Anführungsstrichen, dann in Wirklichkeit ist es Copy-Paste. Wisst ihr, was heißt Copy-Paste? Er sagt genau das Gleiche, was die anderen gesagt haben. Er sagt es nur in seinem Namen. Also wenn ich euch heute ein Buch schreibe über Fiqh oder heute ein Buch schreibe über die Regeln des Fiqh, Usul-Fiqh zum Beispiel, Grundlagen, das ist doch Copy-Paste. Wollt ihr, dass ich was erfinde? Ich hoffe nicht. Wir bitten Allah darum, dass wir dieses Leben verlassen, ohne in der Religion was Neues erfunden zu haben, sondern die Religion genauso wie es bekommen, weiterzugeben. Quatsch. Mehr wollen wir gar nicht. Ja? Deswegen, manchmal ist es so eine Art Scheindebatte. In Wirklichkeit kommt man nicht darum herum, dass man seine Religion strukturiert lernt. Und diese Struktur findet man eben, wenn man es ordentlich machen will, bei den Gelehrten von früher, sage ich mal, allgemein ausgesprochen. Jemand sagt, was soll man sagen, wenn jemand sagt, Shafakallah? Shafakallah heißt, möge Allah dich heilen. Ach, ich wüsste nicht, dass das ein so ist, wie dass es irgendeine eine bestimmte Antwort gibt. Und dann einer macht für dich Dua. Du gibst ihm, sagst ihm, Jazakallah khair. Jazakallah khairan, so, das Hocharabisch. Oder du sagst ihm ebenfalls, wenn es ihm nicht gut geht. Oder was auch immer. Ja, es gibt, ich kenne dafür keinen bestimmten Satz. Weil wenn man niest, was sagt man, wenn man niest? Sag mal Alhamdulillah. Was sagt der andere? Yarhamukallah. Was sagt man dann selbst? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Okay? Das überliefert. Aber bei dieser Sache müsste ich nicht. Wird ein Nicht-Mukallaf für gute Taten belohnt? Allahu a'lam. Er meint dafür ein Kind zum Beispiel, das betet. Vielleicht. Allah. Weil es hat ja keine Niyya. Ja, hat ja keine Niyya. Allah war. Jemand sagt, Islamgegner sagen, Muslime hätten in den letzten Jahrhunderten kaum einen Beitrag zur heutigen Forschung oder Wissenschaft geleistet, von der wir heute profitieren. Ist das richtig? Natürlich nicht richtig. Also jeder weiß, dass das, was heute sozusagen auf Englisch geschrieben wird, die sogenannten Papers in wissenschaftlichen Magazinen, Fachzeitschriften, das alles damals war auf Arabisch. Das alles damals auf Arabisch. Damals, wenn man so, also ich rede jetzt von den weltlichen Sachen, die religiösen Sachen sowieso, ist ja klar. Aber die weltlichen Sachen, damals hat man auf Arabisch gesprochen und gelehrt und ist auch und kam nicht drum herum. Und der Beweis ist, bis heute findest du so viele Begriffe im Deutschen, die aus dem Arabischen stammen. Ja? Und das findest du in der die klassischen Beispiele aus der Chemie, ja, findest du der Alkohol, ja, auf Arabisch Alkohol, ja, das war nicht so ein ideales Beispiel, aber es geht halt um Chemie und auch aus der Medizin, Algebra, das ist ein arabisches Wort, Al ist immer der Artikel in Arabisch, ja, weil du hast Chemie, Chemie auf Arabisch, ja, weil das ist also Chemie und auch aus der Astronomie und du hast da Grundlagen, die, aber sowieso diese Sachen, die Geschwister, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala gibt das diesseits Leuten, die er liebt und Leuten, die er nicht liebt. Also das ist ein Nehmen und Geben. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß, diese Tage lassen unter den Menschen wechseln. Also manchmal erhöht er die, manchmal erniedrigt er die. Das ist, wenn du heutzutage siehst, Mächte, die die Welt, sage ich mal, kontrollieren und man denkt, wie soll man gegen diese ankommen? Das ist nichts im Vergleich zu, guck dir mal auf der Karte an, wie groß das Römische Reich damals gewesen ist oder das Persische Reich gewesen ist. Ja? Und dann gab es in der Geschichte Menschen, die die ganze Welt beherrscht haben. Die ganze Welt. Einer von ihnen ist Suleiman a.s. Man sagt Suleiman, dann Buchtanzar oder wie er heißt, und dann wer heißt es noch, eine dritte Person jetzt? Dhul-Qarnayn sagt man, ja. Aber deswegen, diese Menschen haben, man sagt, die ganze Welt beherrscht. Alles. Suleiman hat dann irgendwann mal noch gefunden, da gibt es ein Volk im Jemen von Balqis, als der Hudhud zu ihm kam, gesagt hat, Nujatum Ra'atan, Temlikum, und hat gesagt, ich habe ein Volk gefunden, das sich niederwirft für die Sonne und nicht für Allah. Und so weiter. Am Ende hat er auch mit ihr Da'a gemacht und auch in Islam eingetreten. Und trotzdem, das hat auch beendet. Ist irgendwann zu Ende gegangen. Fertig. Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmt, dass es nichts gibt in diesem Leben, das erhöht wird, ohne dass es irgendwann auch wieder erniedrigt wird. Egal was. Egal wer. Okay? Und nur er, subhanahu wa ta'ala selbst, bleibt der Hohe und der Überlegene, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, die Sachen werden irgendwann mal wieder sich ändern, werden zu Ende gehen. Und Allah, wenn er will, das geht in 0, nichts. 0, nichts. Deswegen, was ich damit sagen will, ist, wir Muslime sollen in erster Linie stolz sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns mit diesem Buch geehrt hat. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, diesem Koran, Allah subhanahu wa ta'ala, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Allah erhöht durch dieses Buch manche Leute und erniedrigt durch dieses Buch andere. Du bist derjenige, der entscheidet, wenn du mit aufs Boot springst, mit diesem Buch bist du der geehrt. Dann gehörst du zu den, zählst du zu den Großen im Himmel. Wenn du dich nicht an dieses Buch hältst, zählst du im Himmel zu den Kleinen. Das war's. Gibt es von eurer Seite Fragen? Ich habe noch eine Frage. Eben in dem Hadith wurde erwähnt, wegen den aktiven und passiven Bedingungen fürs Gebet und so weiter. Da habe ich eine Frage, wenn man zum Beispiel jetzt Hudu gemacht hat und man hat quasi beim nächsten Gebet, also man hat das gebetet, Hudu verloren, und beim nächsten Gebet will man über die Socken streichen. Quasi. Hat aber vergessen, dass man zum Beispiel zwischendurch ausgezogen hat oder irgendwas. Ja? Also rein islamisch gesehen hätte man ja dann quasi nicht mal die Berechtigung drüber zu streichen. Aber man hat es halt vergessen und streicht trotzdem drüber, quasi fürs Wudu. Wäre das dann quasi, also was soll man dann machen, das Gebet wiederholen, weil das Wudu nicht... Ja, wenn du in diesem Fall war der Wudu ungültig und du hast die Gebetsbedingungen Wudu nicht erfüllt, und deswegen musst du Wudu wiederholen, das Gebet ebenfalls. Ganz kurz. Kinder. Also heutzutage benutzen wir die Schuhe überall. Also wir gehen jetzt zum Beispiel damit, also auf die Toilette damit, auf der Arbeit oder in der Uni. Und man weiß nicht, ob wenn man auf eine Jessa abgedreht hat oder nicht. Und trotzdem dürfen wir mit solchen Schuhen daten oder nicht? Genau. In diesem Fall bist du genau wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, weil er wusste auch nicht, dass da Najasa ist, und hat damit gebetet. Und da war Najasa bei ihm, alaihi sallallahu alaihi wa sallam, verstehst du? Und trotzdem war sein Gebet gültig, bis Jibril ihm gesagt hat, stopp, du musst deine Schuhe ausziehen, verstehst du? Und deswegen gilt für uns das Gleiche. Wenn wir nicht wissen, dass dort Najasa ist, beten wir. Aber sobald wir wissen, weil wir uns daran erinnern, wir haben es vergessen, dass da, wir haben gesehen, wir haben es gerochen oder ähnliches, oder jemand weist uns darauf hin, dann in diesem Moment ziehen wir die Schuhe aus. Sollte ich jetzt zum Beispiel Najasa auf meinen Schuhen finden, reicht es, diese Necessaire abzureiben, oder muss ich jetzt die Schuhe waschen? Genau, es reicht, dich abzureiben, und dann kannst du darin beten. Was war? Beginnt die Periode ab dem, wo sich der Ausfluss in leicht gelblicher Farbe ändert, oder erst, wenn die Blutung eintritt? Erst wenn die Blutung eintritt, also die Blutung, wie heißt es, die Frau kennt ihre, die Farbe und die Dickflüssigkeit und so weiter und so fort davon. Dieser gelbe Ausfluss oder der bräunliche Ausfluss, dieser gilt am Ende der Periode noch als Periode, wenn er im Anschluss der Blutung austritt. Das heißt also, wenn es die rote Farbe kommt, danach kommt das gelbliche oder bräunliche, dann gilt es noch als Menstruation. Umgekehrt, aber Entschuldigung, wenn zwischendurch schon die Reinheit gekommen ist und danach erst dieser bräunliche Ausfluss kommt, dann gilt er nicht mehr als Menstruation. Das gilt für das Ende der Periode. Am Anfang der Periode, solange noch nicht die rötliche Farbe gekommen ist, Allahu a'lam, ist die Periode noch nicht, hat noch nicht begonnen. طيب. Dann nehmen wir die letzte Frage. Jemand fragt, was für Voraussetzungen gibt es, die erfüllt werden müssen, damit man das Fleisch essen darf, das von den Ahlul Kitab geschlachtet worden ist. Die Antwort lautet, eigentlich Grunde genommen die gleichen Bedingungen wie bei den Muslimen. Also das, was bei einem Muslim erfüllen muss, wenn ein Muslim ein Tier schlachtet, dann muss es natürlich in erster Linie ein Tier sein, das man essen darf. Richtig? Zweitens muss die Person selbst, in diesem Fall fragt er von einem Juden oder Christen, ist ja klar, Al-Kitab, aber zweitens muss die Person, die schlachtet, entweder Muslim sein oder Jude oder Christ sein, richtig? Und die dritte Bedingung ist die Art und Weise, wie er es macht. Und bei der Art und Weise gibt es Bedingungen, die auf jeden Fall erfüllt werden müssen, bei allen Gelehrten und manche bei weniger. Aber Grunde genommen sagen wir, genauso wie ein Muslim Bedingungen erfüllen muss beim Schlachten, genau das gleiche muss der andere auch erfüllen. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat uns ja von Ahl Kitab das erlaubt. Warum? Ja, weil sie ja schlachten. Weil sie schlachten und weil sie eine Religion haben, die ursprünglich von Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Ja? Und deswegen, wenn sie jetzt schlachten, dann müssen sie genauso wie wir für Allah schlachten. Okay? Aber wenn der Christ zum Beispiel für Jesus schlachtet oder für Maria schlachtet oder für jemand anderes, war das genau das gleiche wie der polytheistische Araber für seinen Götzen geschlachtet hat. Kein Unterschied. Und das gleiche gilt natürlich auch für das, was er durchtrennen muss. Ja, es gibt bestimmte Dinge, die also entscheidend ist natürlich, dass das Blut fließt. Das heißt, also wenn er ein Schaf schlachtet, dann sogar bei der Jagd geht es darum, dass das Tier stirbt durch eine Verletzung, durch das Blut rausfließt. Ja? Aber wenn man schlachtet, dann ist es eben die Halsschlagadern und die Speiseröhre und die Luftröhre. Das sind vier Sachen, die, wenn du sie durchtrennt hast, dann ist es zweifellos in Ordnung, das Schlachttier. Bei manchen Gelehrten sie unterscheiden sich, welche von diesen vier gemacht werden müssen. Aber ansonsten, ja, wenn man schlachtet, trennt man alle vier und sagt es ehrlich. Ja. Und auch bei einigen Gelehrten musst du auch natürlich den Namen Allahs erwähnen. Und das ist auch eine richtigere Ansicht, weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. Es ist nichts von dem, worüber Allahs Name nicht erwähnt worden ist. Und das ist Frevel. sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und auch sogar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, wenn du deinen abgerichteten Hund losgeschickt hast und Allahs Namen erwähnt hast, dann ist davon. Und da wurde gefragt, sallallahu alaihi wasallam, was ist, wenn ich meinen Hund geschickt habe und Allahs Namen erwähnt habe? Ich schicke ihn, sage Bismillah. Ich finde aber dann bei der Beute andere Hunde auch vor. Was sagt der Professor? Er sagte, dann iss nicht davon. Denn du weißt nicht, ob dein Hund das die Beute erledigt hat oder ein anderer Hund. Ja? Und das passt wunderbar überein mit dieser Regel. Ash-shakku la yuzalu, al-yaqinu la yuzalu bis-shak. Ja? Das heißt also, Gewissheit wird nicht durch Zweifel beseitigt. Gewiss ist, ich darf dieses Tier nicht essen. Warum? Weil Tiere müssen, der Hase, den man gejagt hat zum Beispiel, ja, ich darf den nicht essen. Es sei denn, die Bedingungen sind dafür erfüllt, richtig? Also bei Schlachttieren grundsätzlich gilt Haram. Wie bei Ibadat. Ja. Ich darf dieses Tier nicht essen, bis es mir erlaubt worden ist. Ich bin jetzt aber im Zweifel, ob das mein Hund war oder ob das ein anderer Jagdhund gewesen ist. Also Haram, darf ich nicht davon essen. Ja. Oder ähnlich auch wurde er gefragt, ich habe zum Beispiel meinen abgerichteten Hund oder ich habe ein Tier gejagt, geschossen, was auch immer, und ich finde es vor in einem Teich. Und ich weiß nicht, ist es durch mich getötet worden oder ist es ertrunken? Finger weg. Ja. Vor all dies, damit du nichts Verbotenes in deinen Magen aufnimmst. Aber hier seht ihr, dass die Bedingung, dass man Allahs Namen darüber erwähnt haben muss, ist eigentlich deutlich in den Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sehr deutlich. Na. Ich habe kurz eine Anmerkung dazu. Es gibt ja Gelehrte, die sagen, für die Nicht-Muslime gilt das nicht. Ja, diese Ayah gilt nur für die Muslime. Auf was berufen die sich dann? Ich möchte jetzt Ihnen nicht was in den Mund legen, was Sie nicht gesagt haben, aber ich könnte mir vorstellen, worauf Sie sich berufen. Das ist natürlich besser, wenn man jetzt hier jemanden fragt, der sich darauf beruft. Aber Sie könnten sich darauf berufen, dass Sie sagen, die islamischen detaillierten Anordnungen der Religion richten sich an die Muslime, nicht an die Kuffar. Okay? Weil der Kafir, du rufst ihn zu La ilaha illallah auf. Ja. Das könnte sein. Aber es wäre natürlich ein sehr schwaches Argument. Warum? Weil wir reden nicht davon, der Christ fragt uns nicht, ob er essen darf. Sondern es geht darum, ob wir essen dürfen. Okay? Und wenn wir sagen, wir dürfen nichts essen, worüber Allahs Name nicht erwähnt worden ist, ja, dann bezieht sich ja die Anordnung auf uns und nicht auf den Schächter. Weil ich rede ja aus meiner Perspektive, nicht aus der Perspektive des anderen. Ja. Und zweitens ist ja die Frage, warum ausgerechnet Juden und Christen wurde uns erlaubt, dass wir essen dürfen von dem, was sie geschlachtet haben. Weil sie im Namen Allahs geschlachtet haben. Sie sind ja Ahl Kitab. Sie sind doch Ahl Kitab. Ahl Kitab heißt was? Wie Allah sagte, wa ilahuna wa ilahukum wahid. Unser Gott und euer Gott ist einer. Ta'alaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kommt zu einem zwischen uns und euch gleichen Wort. Alla na'buda illa Allah. Dass wir niemanden anbeten außer Allah. Weil das ist doch das Gemeinsame zwischen uns und ihnen. Wenn du die Frage, wie viele Götter gibt es? Kein Christ wird dir sagen, es gibt drei Götter. Sondern sagt einer. Er wird dir sagen, es gibt einen Gott. Also das erste Gebot sagt, es gibt nur einen Gott. Okay? Kein Jude wird dir sagen, es gibt fünf Götter. Das erste Gebot, der 10. Gebot ist, es gibt nur einen Gott. Okay? Weil das ist der Konsens. Und die Götzendiener damals haben geschlachtet für andere als Allah. Und die Juden, Christen haben geschlachtet für Allah. Jetzt kommt der Islam und sagt, ihr dürft essen von den Juden und Christen, die für Allah schlachten. Das ist ja die Tatsache. Okay? Und jetzt kommst du und sagst, die Juden und Christen heutzutage halten sich nicht mehr an die Gebote von damals. Wir essen aber immer noch von dem, was sie gegessen, was sie machen. Weil wenn ein Muslim das vergisst, oder wenn ein Muslim nicht Bismillah sagt, verbietest du es. Und wenn ein Christenjude nicht sagt, dann erlaubst du es. Das ist widersprüchlich. Das ist widersprüchlich. So viel dazu. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi sallam. Tasliman kathira.